Kundgabe 5777. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.09.1953. Göttliche Führung. Vertrauet der Führung von oben. Sie wird allzeit recht sein, so wie ihr von ihm gelenkt werden wollet, der euer aller Vater ist. Die Hingabe an ihn, das freiwillige Unterstellen eures Willens unter den Seinen, sichert euch diese rechte Führung. Eure Gedanken werden seinem göttlichen Willen entsprechen, und euer Reden und Handeln wird gleichfalls seine Zustimmung finden. Weil die Kräfte euch lenken, die mit ihm im gleichen Willen schaffen und wirken und deren Obhut ihr übergeben seid. Euer Wille zu ihm, eurem Gott und Vater von Ewigkeit, bestimmt alle eure Wege, euer Denken und Tun. Darum brauchet ihr nicht zu überlegen, was ihr tun sollet, nur euch zuvor ihm übergeben in Gedanken, in stillem Gebet oder gedanklicher Hingabe an ihn und seinen Willen. Dann seid ihr jeder Verantwortung enthoben, denn dann werdet ihr gelenkt von seinem Geist und ihr werdet immer tun, was recht ist vor Gott. Nur der eigene Wille kann dagegen handeln, das heißt, so ihr den Vater im Himmel vergesset, so ihr glaubet, selbst alles ordnen zu müssen und zu können, so ihr seinen Beistand nicht erbittet. Also allein eure Wege gehet. Dann könnt ihr wohl abzweigen auf einen falschen Weg, wenn ihr ohne Führer seid. Und dann müsset ihr auf der Hut sein. Denn scheinbar habt ihr Erfolg. Einen Erfolg, der aber doch nur ein Misserfolg ist, weil er nur dem Körper, nicht aber der Seele zum Segen gereicht. Der rechte Weg aber, den Gott euch führt, kann mitunter beschwerlich für den Körper erscheinen, doch überaus die Seele beglücken, die sich immer mehr lösen kann und sich befreit fühlt, weil der Körper ihr eine Last abnimmt, die sie zu tragen hatte. Der Körper soll bestimmungsgemäß der Seele helfen, und das bedeutet oft eigene Beschwerden. Schüttelt der Körper diese ab und will er unbeschwert durch das Erdenleben gehen, dann muss die Seele ihre Last weitertragen und kann sich nicht erheben in geistige Höhen. Die göttliche Führung aber wird stets auch des Körpers Beschaffenheit berücksichtigen, denn die Liebe Gottes nimmt sich dann des Menschen an, der sich ihm vertrauensvoll hingibt und um seinen Beistand bittet. Und jeder Gang wird dann gesegnet sein. Jeder Weg wird dem rechten Ziel zuführen, weil er vorangeht, der euer Vater und Beschützer ist und dem ihr euch anvertrauen könnet in allen Nöten des Leibes und der Seele. Amen.